Maß. Das macht uns manchmal nicht viel Spaß. Verdient ein Schweinegeld, doch eins gibt's, was für uns nur zählt. Scheint Schalke schon verloren und auf dem Arsch der Geist. Tief im Herzen wissen wir, die Zukunft ist blau-weiß. Die Zukunft ist blau-weiß. Die Zukunft ist blau-weiß. Scheint Schalke schon verloren und auf dem Abstellgleis. Tief im Herzen wissen wir, die Zukunft ist blau-weiß. Die Zukunft ist blau-weiß. Wir wippen in der Stadionbahn, weil man nicht Pipi machen kann. Dass die Instinkten braucht, der Hugo ist schon arg geschlaucht. Das Feiern macht uns keiner vor und fällt auch mal ein Gegentor. Scheint Schalke schon verloren und auf dem Arsch der Geist. Tief im Herzen wissen wir, die Zukunft ist blau-weiß. Die Zukunft ist blau-weiß. Die Zukunft ist blau-weiß.